Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heute heißt, ich kann an nichts anderes mehr denken. Gibt es ein Hauptthema, das euch sehr, sehr beschäftigt, das euch gar nicht mehr aus dem Kopf gehen kann? So ein Hauptthema kann sein. Ja, es kann Sex sein, dass ihr nur an Sex denkt, in allen möglichen Varianten. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht an ein bestimmtes oder an ein Verbrechen denkt, das euch widerfahren ist und das euch nicht loslässt. Es könnte auch sein, dass ihr an ein Ritual denkt, vielleicht ein ganz bestimmtes Lebensritual, das ihr immer und immer wieder vollzieht und das eigentlich ganz präsent so in euren Gedanken ist. Es kann auch sein, ein Wunsch, ein ganz spezieller Wunsch oder eine Angst, eine ganz gravierende Angst. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Das ist das Thema heute Nacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin Isa. Isa ist 16 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Isa. Was ist es bei dir? Ja, also ich rufe an und zwar habe ich schon eine Angst. Und zwar, ich habe einen Brieffreund. Und der sitzt in Amerika in einer Todeszelle. Aha. Schon seit vielen Jahren. Aha. Und ich habe halt seit ungefähr September letzten Jahres habe ich Kontakt zu ihm. Mhm. Und ich habe halt schon Angst um ihn, weil ich ja auch, ich kann das alles nicht so verfolgen. Er sitzt in Texas und ich bekomme zwar häufig Briefe, aber wenn jetzt wirklich irgendwas ganz schnell passieren wird, dann kriege ich das ja alles gar nicht mit. Weswegen sitzt er denn im Knast? Und weswegen ist er zum Tode verurteilt worden? Er ist unschuldig, er soll zwei Männer getötet haben. Mhm. Und das, weil die Schuld ist ihm eigentlich bewiesen dadurch, weil die Männer seine Frau vergewaltigt hatten an dem Abend. Mhm. Und deswegen wird ihm eigentlich nicht geglaubt. Und Wann ist er zum Tode verurteilt worden? Also er sitzt da schon, glaube ich, so 7 Jahre. Mhm. Wie ist denn jetzt der Kontakt, du bist ja ein ganz junges Mädchen mit 16 Jahren. Wie ist denn der Kontakt jetzt zu diesem Mann, zu diesem Verurteilten entstanden? Ja, also ich habe in der Schule ein Referat aufgekriegt. Mhm. Und zwar sollte ich ein Referat über die Todesstrafe in den USA halten. Mhm. Und dann war ich im Internet und bin da so durch die Seiten gegangen und dann habe ich halt gesehen, dass man zu Todeskandidaten in Amerika Kontakt aufnehmen kann. Und das habe ich eigentlich noch nie vorher gehört. Und da war ich interessiert. Und dann habe ich die Adresse gesehen und habe auch so ein nettes Foto gesehen. Und ich war ziemlich neugierig, wie die leben, was die machen. Ja. Und du hast ihnen ganz einfach geschrieben? Ja, genau. Einfach über diese Internetadresse? Dann. Genau. Also das war eine Seite. Er hat so eine Seite da drin und ich bin Paul und ich bin unschuldig in der Todeszelle und suche Brieffreunde. Und da war die Adresse und dann kann man da halt hinschreiben. Ja, wie viele Briefe habt ihr euch jetzt schon geschrieben? Also ich habe 5, 6 lange Briefe gekriegt, wirklich lange Briefe. Auf Englisch? Auf Englisch. Klar, also ist ja anzunehmen. Ja. Was schreibt ihr euch dann? Ihr kommt ja nur aus ganz verschiedenen Lebenswelten. Wie alt ist er? Er ist 32. 32, du bist 16 Jahre alt. Ja, genau. Er hat diese ganze Geschichte hinter sich. Mhm. Was schreibt ihr euch? Wie tauscht ihr euch aus? Also erstmal hat er geschrieben, dass er halt große Angst hat, dass er oft weint, dass er kann ja seine Mutter, wenn er Besuch bekommt, dann nur durch Glasscheibe. Also er kann nie Menschenkontakt, hat er eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Dann schreibt er, dass er halt, dass es ihm wirklich sehr wichtig ist, Briefkontakt nach außen zu haben, weil das ist das Einzige, was er hat eigentlich. Mhm. Und er schreibt mir halt immer wieder, dass er so froh ist, dass ich ihm schreibe, weil weil ich sehr natürlich schreibe und weil ich so jung bin und weil ich halt seine Zelle ein bisschen erhelle, hat er geschrieben. Und ist ja für ihn und sein Leben wahrscheinlich auch eine sehr angenehme und eine schöne Abwechslung ist, so einen Brief zu bekommen und halt eben auch in so eine ganz andere Welt hinein zu hören, nämlich in deine Welt. Ne? Ja, er schreibt zu ganz vielen Leuten, in Australien, in Österreich, in Deutschland, eigentlich überall. Nun sitzen die Leute in Amerika in den Todeszellen sehr, sehr lange. Ja. Wie kann man das bei ihm sagen, wie lange er da noch sitzen muss? Oder Also sein Verfahren läuft noch, deswegen darf ich, glaube ich, so viele Fakten auch nicht sagen. Und es gibt gewisse Regeln, die der auch beachten muss. Mhm. Er darf mir absolut nicht zu viel schreiben zu seinem Fall, weil das halt noch läuft. Es wird alles nochmal überprüft. Aber das ist eigentlich, man kann sagen, das ist so gut wie ausgeschlossen, dass er da nochmal rauskommt, würde ich sagen. Weil dass er begnadigt wird. Genau. Ja. Und wann das Todesurteil dann ansteht, kann man auch nicht sagen. Das kann man noch nicht sagen, weil sein Verfahren läuft ja noch. Aber ich denke, dass er nicht, das kann man sagen, dass in Texas die Leute eigentlich so gut wie nie begnadigt werden. Das ist das Heimatland von unserem neuen amerikanischen Präsidenten, Herrn Bush. Du bist von seiner Unschuld überzeugt? Also das kann ich nicht so sagen. Natürlich glaube ich ihn in einer Hinsicht, sonst könnte ich ihn nicht schreiben. Mhm. Und ich versuche auch immer mehr rauszufinden, aber es ist natürlich schwer, weil aus ihm ist nicht viel rauszukriegen, weil er nicht so viel darüber schreiben darf, weil sonst die Briefe einbehalten werden. Aber deine Auffassung ist, dass wenn er es getan hat, bist du gegen die Todesstrafe? Und absolut dagegen. Ja. Insofern kannst du an nichts anderes mehr denken, als dass dieser Brieffreund vielleicht hingerichtet wird. Ne? Ja. Und auch all die anderen. Also ich denke, dass da wirklich, dass bestimmt viele da sitzen, die unschuldig sind. Und selbst wenn da nur einer sitzt, der unschuldig ist, dann ist das... Genau das ist das Argument gegen die Todesstrafe. Ja. Genau das. Und es gab ja immer wieder Fälle, die im Nachhinein dann, wo es bewiesen wurde, dass derjenige unschuldig war und der ist dennoch hingerichtet worden. Genau. Ich finde es toll, dass du dich auch in deinem Alter so engagierst und da so viele Sachen machst, Lisa. Das ist nur mein Problem, dass ich wirklich nicht viel machen kann aktiv. Ich kann nur das aber immerhin ein bisschen. Und ein bisschen Trost kannst du spenden und so ein bisschen Menschlichkeit halt auch in sein Leben hineinbringen. Ja. Finde ich toll. Okay. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Ich habe eine Rückmeldung zu gestern. Und zwar von Carsten aus Schwerin, 29 Jahre alt. Der schreibt: Hallo Domian, dein erster Anrufer gestern hat mich richtig wütend gemacht. Nur wegen eines Bandscheibenvorfalls die Freundin verlassen, weil er ihr nicht zur Last fallen will, ist doch total beknackt. Darf man sich nur lieben, wenn man gesund ist? Gute Fragestellung. Dann gab es auch einige Resonanz auf die 15-jährige Christina, der Christine gestern, die erzählte, dass sie immer umfällt, wenn sie lachen muss. Oder wenn sie lacht, dass sie dann in so eine Art Ohnmacht fällt. Da habe ich einen Fax bekommen von Jörg. Und er schreibt: Hallo Jürgen, gestern sprachst du mit Christine, 15 Jahre alt, die umfällt, wenn sie lacht. Ich leide selber an dieser Krankheit, die man Narkolepsie nennt, die aber da extrem selten kaum ein Arzt kennt. Ich selber habe es 13 Jahre versucht herauszubekommen, 13 Jahre Ärzte-Odyssee hinter mich gebracht und sie hat mein Leben ruiniert. Ich weiß nur nicht, wir wollen keine Ferndiagnose stellen, ob das nun auch die Krankheit ist, die Christine hat. Ein Arzt hat noch gefaxt und genau den richtigen Vorschlag gemacht, der meint nämlich, dass die Christine unbedingt eine neurologische Abklärung machen lassen sollte, nämlich zu einem Neurologen gehen sollte. Haben wir ihr auch empfohlen und ich hoffe, dass das dann auch gemacht wird und dass sie Klarheit bekommt, was sie für eine Krankheit hat. Wir machen weiter mit Thomas. Und Thomas ist 25 Jahre alt und ich grüße ihn herzlich. Ja, hallo Jürgen. Hallo Thomas. Ja, ich habe bei deiner letzten Sendung das Thema gehört und habe mir sofort gedacht, da muss er anrufen. Ich kann an nichts anderes denken. Genau. Und zwar ist es bei mir eine Operation, die demnächst ansteht. Und es fing eigentlich ganz harmlos an. Ja. Es war vor circa 2 Jahren, da war ich mal bei einer Kernspintomographie, da sagte die Ärztin zu mir, die Nebenhöhlen wären wohl zu, ich sollte damit mal zum Arzt gehen. Da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, habe auch gedacht, okay, die Nase hast du immer mal zu und habe es dann auch dabei belassen. So, dann vor ein paar Wochen fing es dann an auf der Arbeit, dass mir immer schwarz vor Augen wurde. Und da musste ich dann auch zweimal, ich bin im Verkauf tätig, musste ich dann zweimal mitten in einem Beratungsgespräch abbrechen und einem Kollegen für mich weitermachen lassen, was mir auch vor Kundschaft ziemlich peinlich war. Ja. Eine Kollegin, die hat mir dann eigentlich den richtigen Hinweis gegeben, nachdem ich ja sagte, ich habe tierische Kopfschmerzen. Ich sagte dann, ich möchte zum Hausarzt gehen. Sie sagte, ich soll mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. So, da kam das dann auch mit den Nebenhöhlen wieder hervor, also nach Röntgen und Computertomographie, sagte er, was sich eigentlich in erster Linie harmlos anhört, bei mir müssten die Polypen rausgenommen werden. Das ist noch harmlos. Das ist noch harmlos, das ist eine einfache Sache. Ja. So, nach der Computertomographie sagte mir allerdings, dass es doch ein bisschen komplizierter ist. Und zwar, dass die nicht nur in den Nebenhöhlen sitzen, sondern unter anderem auch im Stirnbereich hinter den Augen. Die Polypen. Richtig. Das heißt, die sind da reingewuchert, mal laienhaft ausgedrückt. Richtig, dadurch, dass ich das so lange habe schleifen lassen. Das heißt, das ist eine komplizierte Sache. Richtig. Eine sehr komplizierte Sache. Ja, und zwar insofern, also er hat mir mehrere Risiken aufgezählt, unter anderem eher geringen Hirnwasserausfluss, das wäre dann nur, wenn wirklich was schief geht bei der OP. Wo allerdings ein erhöhtes Risiko besteht, dadurch, dass es so nah am Auge ist, ist die Gefahr der Erblindung. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich sowieso schon immer tierische Angst davor gehabt, Lass mich mal fragen mit dem Gehirnwasser. Das hört sich auch so dramatisch an, wenn das Gehirnwasser ausfließt. Ja, das ist allerdings eher eine Sache, die wirklich, wenn in der Operation was schief geht, weil die müssen ja... Aber das würde dann bedeuten, dass du stirbst, oder wie? Ich weiß nicht, ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich war im ersten Augenblick ziemlich geschockt. Mhm. So, das ist eine Operation, die hört sich für uns Laien auch schon kompliziert an. Und vor allen Dingen, wenn der Arzt schon sagt, dass die Gefahr dabei besteht zu erblinden, ist die Angst ja nun völlig auch berechtigt. Ne? Wann ist die Operation denn jetzt anberaumt? Ich soll mich in den nächsten 14 Tagen nochmal beim Arzt melden, weil ich habe gesagt, ich habe auch noch sehr viel Papierkram mit Ämtern momentan zu erledigen. Mhm. Und er sagte, ich soll mich dann melden. Er macht den OP-Termin dann klar. Das kann 3 bis 5 Wochen dauern. Also irgendwann jetzt im Sommer wird es dann noch werden oder im Spätsommer. Richtig. Und wenn du das jetzt nicht machen lässt, welche Gefahren bestehen denn dann? Also er sagte zu mir, dass die Gefahr besteht, dass es verwächst. Verwächst? Und was heißt das? Das heißt, dass die Operation dann zu entfernen später wesentlich komplizierter wird und auch riskanter. Mhm. Ich weiß jetzt nur aus der Verwandtschaft von meiner Verlobten, dass da wohl auch jemand sowas Ähnliches gab, hat auch eine Verwachsung. Mhm. Und dass der, bevor er sie hat entfernen lassen, wohl auch eine ziemliche Persönlichkeitsänderung hatte. Ob das jetzt damit exakt zusammenhing oder nicht, also man macht sich man macht sich die verrücktesten Gedanken dann. Ne? Richtig. Aber nachdem du das jetzt so erzählt hast, trotz der Risiken, die damit verbunden sind, ist es natürlich das Klügste, das so schnell wie möglich zu machen. Ne? Ist richtig. Jetzt muss ich sagen, also ich habe viel Angst davor. Ja. Und letzte oder vorletzte Woche hattest du auch einen Anrufer, der sagte, er wäre auf einem Auge schon blind gewesen vor der OP und wäre dann nach der OP auch auf beiden Augen blind gewesen. Nur war das ja eine ganz andere Operation. Ne? Richtig, richtig. Aber in dem Augenblick, wo ich es gehört habe, also ich habe dann auch mitten im Gespräch Radio ausgemacht und konnte dann auch nicht weiterhören. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man so solche großen Ängste hat, die ja auch verständlich sind, das hätte ja jeder von uns, dass man sich für diese Operation aber wirklich einen Operateur sucht, zu dem man ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hat, dem man das auch mitteilen kann und der einem das alles sehr, sehr detailliert erklärt. Ja, und da kommen wir zu dem zweiten Punkt. Also mein HNO hat zu mir gesagt, wenn ich es über ihn machen lassen würde, wie auch immer er das gemeint hat, müsste ich zu einer Klinik hier in der Umgebung, mit der ich eigentlich nicht so einverstanden bin. Mhm. Weil die machen diese Operationen zwar auch, sind aber jetzt nicht direkt darauf spezialisiert. Mhm. Die nächste Spezialklinik ist ziemlich weit außerhalb. Und mein Arzt hat mir gesagt, dass es sein könnte, wenn ich selbst die Operation da machen lassen wollte, dass die Krankenkasse eventuell da nur einen Teilbetrag bezahlt. Gut, das musst du jetzt recherchieren. Ne? Und wenn man so viel Angst hat, würde ich da auch schon alles reinpowern an Energie, um das rauszukriegen. Telefonieren mit der Krankenkasse, mach vielleicht einen Termin bei einer Spezialklinik. Jetzt kommt es auch eine Woche wahrscheinlich auch nicht an, bei diesem Befund. Aber verständlich. Aber zieh's durch, Thomas, zieh's durch. Das Schlimme, was ich momentan habe, ist halt, dass ich, ja, bis auf meine Freundin, die eigentlich nur sehr positiv damit umgeht, vielleicht manchmal ein bisschen genervt ist, weil ich sehr oft anspreche, dass ich Angst davor habe. Mhm. Wie heute sind wir spazieren gegangen, ich kam aus dem Schatten in die Sonne und sagte dann, ich sehe nichts. In dem Augenblick hatte ich dann sofort die OP wieder im Kopf und fing auch an zu reden. Ich glaube, du musst das wirklich ganz schnell machen, weil du dich so reinsteigerst in die Angst und das kann schon in eine Hysterie ausarten. Also ich habe es auf jeden Fall vor, trotz meiner Angst machen zu lassen. Richtig so. Aber es kommt halt auch sehr viel Unverständnis von vielen Seiten. Ja. Dass dann aber ja, die Leute haben gut reden. Wenn die selbst dran wären, dann sähe es meistens auch anders aus. Ne? Richtig. Lieber Thomas, mach dich schlau bei der Krankenkasse und suche ruhig noch einen anderen Spezialisten auf, lass dich beraten und dann durch damit. Wird schon gut gehen. In Köln sagen wir, es ist noch alles immer gut gegangen. Jo. Ja, Jürgen. Viel Glück. Abschließend bleibt mir dann nur zu sagen, die beiden Oscars hast du verdient. Ich danke dir herzlich, Thomas. Ja, auf Wiedersehen, Jürgen. Tschüss. Noch ein Fax von Marcel. Und der hat gestern gefaxt und hat gestern gefaxt. Hallo 1 Live, hallo Domian. Ich sehe euch das erste Mal. Coole Sendung. Kann man bei euch auch über Volksmusik reden? Ich bin Schwarzwald-Familie-Seitz-Fan. Groß Marcel. Was immer diese Schwarzwald-Familie, wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt bis auf alle Knochen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Volksmusik. Schwarzwald-Familie-Seitz ist vielleicht ein Begriff, mir ist es kein Begriff. Aber selbstverständlich können wir hier auch über die Schwarzwald-Familie-Seitz reden und was die so singen und so weiter. Also Marcel, versuch durchzukommen und vielleicht können wir uns in der Sendung heute vielleicht sogar noch sprechen. Ich kann an nichts anderes mehr denken als an Schwarzwald-Familie Salz. Könnte ja passen. Wir wollten ja eigentlich die Sendung anders nennen. Wir wollten erst sagen, wir nennen die Sendung Ich denke immer nur an das eine. Und wie wir euch kennen, hätten wir dann die ganze Sendung nur über Sex geredet. Also haben wir überlegt, das müssen wir ein bisschen anders formulieren. Ich kann an nichts anderes mehr denken, sodass so ein breites Spektrum an Möglichkeiten da ist. Natürlich kann sich das auch auf Sex beziehen, aber auch auf ganz ernste Sachen, die wir es gerade gehört haben, nämlich auf eine Angst bezüglich einer vorstehenden Operation. Antje, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Antje. Ja, hallo. Ja, Antje, an was denkst du denn immer zu? Und was ist dein Hauptdenkthema? Ja, mein Freund, der will dann dauernd dreimal täglich von mir Text und so. Also fragt mich ziemlich oft und so am Tag und ich habe immer keinen Bock und so. Ja, und dann wird er mir ziemlich sauer und so und naja. Wohnt ihr zusammen? Ja. Wie lange schon? Ja. Ja, und wie lange seid ihr überhaupt zusammen? Anderthalb. Ja, also seid schnell zusammengezogen. Ja. Wo ich ja immer ein Gegner von bin. Ich sage immer, man muss ein bisschen warten und sich beschnuppern. Aber nun wohnt ihr ja schon mal zusammen. Ja. Jetzt will der immer Sex von dir armen. Und du willst gar nicht so viel. Genau. Wie viel willst du denn? Naja, so am Tag vielleicht ein oder zweimal. Ja, Moment, gerade hast du gesagt, er will bis zu dreimal. Ja. Und du sagst du willst auch ein bis dreimal. Dann könnte Nein, ich doch... ein bis zweimal. Ein bis zweimal, hast du dich versprochen. Ja, aber es ist ja auch nicht jeden Tag so, weil jeden Tag hat man ja auch eine andere Laune und so. Und also du kannst auch gerne mal einen Tag Päuschen machen. Ja, ein bisschen auch länger. Auch noch ein bisschen länger. Ja. Das ist bei ihm aber überhaupt nicht der Fall. Er will immer ran. Ja. Immer zack, zack, zack und... Genau. Ja. Wie geht das denn dann so, wenn du... Spielst du das dann mit? Oder sagst du ihm, nein, ich habe keine Lust und... Also ich sag schon, wenn dann nein, also... Du sagst nein? Dann hat halt eine schlechte Laune und naja. Ach so, also du sagst nein und dann bleibst du auch bei nein. Genau, ja, na klar. Ist es da schon so richtig so zu Spannungen und Konflikten zwischen euch gekommen? Ja, also manchmal doch. Wie erklärst du ihm das? Er will ja wahrscheinlich dann wissen, warum, ne? Ja, nein, ich sage ihm halt, dass ich auch nicht immer Bock habe, weil ich ja noch eine Tochter habe und so. Und Aber ja. das ist nicht die Tochter von dem Freund. Doch. Doch, ist sie, das ist auch, euer Kind ist das. Ja. Ja. Ja, und weiß ich nicht, und ich habe sowieso immer zur Zeit zu viel zu tun, weil ich halt noch eine junge Mutter bin, ne, und auch noch viel zu lernen muss. Und Hat das mit der Geburt und mit dem Kind auch zu tun, dass du nicht mehr so viel Lust hast? Ja. Ja. Wie alt ist das Kind jetzt? Wie lange ist es? 7 Monate. 7 Monate. Ne? Und seit diesen 7 Monaten ist nicht mehr so viel los in Sachen Lust bei dir. Nee. Erzählen ja viele Frauen, ist ja glaube ich auch normal, ne? Dass man vielleicht erstmal ein bisschen anders orientiert ist und so. Hast du Sorge, dass er sich das woanders holt, dass er fremd geht? Nein, das glaube ich nicht, nein. Also ich will ihn eigentlich nur, weil er gerade bei einer Freundin sitzt, also ich will ihn eigentlich nur sagen, damit, dass, weiß ich nicht, dass er sich langsam ändern möchte, weil ich ihn auch ganz doll lieb habe und so und ihn auch nicht verlieren möchte. Ah, also er guckt die Sendung, hört die Sendung? Ja. Ah ja, und er weiß jetzt nur, das ist meine Antje. Ja. Das hat er jetzt an der Stimme erkannt. Ja. Das müsste Markus eigentlich wissen. Das müsste Markus. Markus heißt er. Ja. Du hast ihn tierisch lieb. Ja. Und ihr seid eigentlich eine tolle junge Familie. Ja. Und eigentlich hast du den Eindruck, dass er dich auch sehr lieb hat. Ja. Ja. Ich hoffe. Markus, da muss man sich da ein bisschen entgegenkommen. Ja. Wenn die Antje nicht so viel will im Moment, es kommen auch wieder andere Zeiten, wo vielleicht wieder die Post abgeht und die Balken krachen, aber im Moment vielleicht nicht so. Genau. Und das wäre da auch ganz nett, wenn du da ein bisschen Rücksicht nimmst. Man kann ja auch ein bisschen für sich mal alleine Vergnügen haben. Da hat Antje bestimmt nichts gegen, oder? Genau. Ja. Also habe ich wirklich nichts gegen. Ja, das ist gut, dass du sagst. Es gibt ja auch Frauen, die dann eifersüchtig reagieren. Oder na, eifersüchtig nicht, aber die dann so ein bisschen pikiert sind. Ne? Aber das ist dir wurscht. Das kann er ja machen. Genau. Ja. Antje, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Thema ist, was dich sehr bedrückt und was immer so im Kopf ist. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich jeden Tag, wenn er nach Hause kommt, dann denkst du, jetzt muss ich wieder ran. Ne? Und, ja. Das ist ganz schön blöd immer. Ja, also ich finde auch, dass ihr beide, Markus, du guckst dazu, habe ich gerade gehört, dass ihr beide vielleicht auch nochmal ein paar ganz offene Worte darüber reden solltet. Nicht, dass der Markus denkt, dass du ihn weniger lieb hast und so weiter. Ne? Da kommen ja schnell Missverständnisse auf. Ja, das stimmt. Du hast ja, das hat ja auch mit ihm gar nichts zu tun. Du hast einfach definitiv im Moment weniger Bock. Ne? Genau. Ja. Und die Zeiten ändern sich. Junges Mädchen, 20 Jahre, in 2 Jahren sieht das schon wieder anders aus. Ja. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Lieber Markus, liebe Antje. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ich kann an nichts anderes mehr denken, heißt das Thema. Und ihr könnt mich erreichen unter 0800 5678 111 gibt es ein Thema. Ein Thema, was euch wirklich ständig durch den Kopf geht. Vielleicht schon sehr lange durch den Kopf geht. Ein ernstes Thema oder auch vielleicht irgendwas Komisches, Kurioses, Merkwürdiges. Vielleicht seid ihr ja geplagt von einem bestimmten Zwang oder einem Ritual, was ihr immer und immer wieder machen müsst, sodass das eigentlich Thema Nummer 1 bei euch ist. Oder vielleicht seid ihr wirklich sexsüchtig. Oder vielleicht habt ihr einen ganz bestimmten Wunsch. Vielleicht habt ihr wie Jack Lotto gespielt letzte Woche und wolltet die Millionen da rausholen und wollt einfach nur richtig viel Kohle machen. Wie auch immer, ich kann an nichts anderes mehr denken. Erzählt mir, an was ihr hauptsächlich denkt, was euer Hauptthema ist, Gedankenthema ist. 0800 5678 111 und es geht weiter mit Claudine, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Claudine. Was denkst du denn hauptsächlich? Ich denke hauptsächlich an meinen jetzt Ex-Freund, der mich heute verlassen hat. Und ich denke hauptsächlich daran, ihn nicht anrufen zu dürfen und keinen Terror mehr zu machen und nicht mehr auszuflippen und nicht in die Klapse zu gehen. Und der hat dich heute verlassen? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Über ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Habt ihr auch zusammen gewohnt? Er wollte eigentlich jetzt zu mir ziehen. Mhm. So, das hat er hat heute Schluss gemacht? Ja. Heute Abend, vor ein paar Stunden erst? Ja, heute Mittag. Ich glaube etwas länger, ich weiß aber auch gar nicht mehr so genau. Was war denn der Grund? Ja, ich würde sagen, ich bin echt ein extrem anstrengender Mensch, glaube ich. Mhm. Und ich habe halt eine Menge Probleme so gehabt, auch in der Vergangenheit. Und habe auch eine Therapie, mache ich. Und Er muss ja einen Grund zu dir gesagt haben. Ja, er hat halt gesagt, dass ich ihn auch so emotional erpresst habe. Und dass er eigentlich auch länger jetzt schon nur mit mir zusammen war, weil er Angst hatte, dass ich mir was antue. Aus Mitleid also? Ja, ich weiß nicht, ja. Hast du ihn, ich meine, in der Situation traut man sich das ja manchmal nicht zu fragen, weil man Angst vor der Wahrheit hat. Hast du ihn gefragt? Ja, ich habe ihn oft gefragt, auch während dann, wenn alles in Ordnung war, weil ich auch Angst davor hatte, dass er nur aus Mitleid mit mir zusammen ist. Hast du ihn heute gefragt, ob denn noch ein bisschen Liebe da ist? Ja, ich habe ihn gefragt, ob er mich noch liebt und er hat nichts dazu gesagt eigentlich. Mhm. Ja. Also, man muss aber dazu sagen, ich hab gestern Nacht wieder durchgedreht, mal wieder, nachdem alles wieder in Ordnung war eigentlich. Und habe dann ins Telefon gebrüllt, als ich ihn bei seinem Freund geweckt habe, dass er seine Sachen packen kann und mir mein Ticket morgens bringen soll, weil er das noch hatte. Und dass er, ja, und dann habe ich aufgehängt. Was sollte der bringen, dein Ticket? Ja, ich habe halt so eine Monatsfahrkarte gehabt und ich musste ganz dringend heute Morgen irgendwo hin. Du hast ihn gestern Abend noch angebrüllt? Ja, am Telefon. Also ich habe echt alles psychomäßig raushängen lassen. Total der Horror, ich bin total durchgedreht mal wieder. Kann ich sagen, wenn ich jetzt es krass formuliere, dass du versucht hast, mit Psychoterror deinen Freund an dich zu binden? Ja. Also ich habe einmal, als er mich verlassen hat, habe ich mir in der Küche den Arm aufgeschnitten. Mm. Aber auch, weil ich gesagt habe, dass ich wirklich nicht mehr will. Ich war ziemlich fertig. Mm. So. Und weil ich bin das erste Mal, ich habe durch meine krasse Vergangenheit so auch immer gedacht, ich könnte gar niemanden lieben. So. Und dann bin ich ihm begegnet. Und seit anderthalb Jahren, vom ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, war er direkt boom. Und Claudine, wie oft habt ihr euch denn schon getrennt? Ich glaube jetzt das dritte Mal. Und du meinst, jetzt ist es endgültig? Ja, der hat das also auch echt endgültig durchgezogen. So ganz mit noch, ich bring dich auch noch in die Klinik, wenn du jetzt in die Klinik gehen willst, weil er mich erkennt. Und und dann kam ich zu meiner Freundin, ich habe erst in der Küche gesessen und habe mich eingeschlossen, nachdem der irgendwie gesagt hat, dass es vorbei ist. Und ich habe gesagt, ja, geh jetzt, das ist jetzt deine Chance, weil er noch geklopft hat. Und dann ist er auch gegangen. Und dann wollte ich mir erst alles aufschneiden. Und dann ich habe mir überlegt, dass ich das nicht bringen kann. Und bin dann zu meiner, also bin dem erst hinterhergefahren, so, habe den nicht mehr gefunden, bin dann zu meiner Freundin, der saß dann hier bei meiner Freundin. Und dann ist der dann aber auch irgendwann gegangen. Ich war total fertig und ich wollte nicht mehr leben. Und aber du hast nichts, Gott sei Dank, nichts gemacht. Und wir beide reden ja jetzt schon mal miteinander. Ja. Weißt du, was ich gut finde? Was? Also der Schmerz ist natürlich immer gravierend, wenn man so etwas gerade erlebt hat. Und es ist ja so super frisch. Das kennen wir alle, dass das ganz traurig und ganz schlimm ist. Da gibt es gar nichts zu reden und keinen großen Trost zu sagen. Aber weißt du, was ich ganz, ganz interessant finde, in all dem ganzen Schlamassel, dass du selbst so selbstkritisch bist und sagst, ja, ich habe da Psychoterror gemacht und habe den auch versucht zu krallen. Aber das würde ja manch einer auch nicht sagen in der Situation. Das ist ja schon mal ein ganz großer Schritt, finde ich. Nämlich, dass du dich selbstkritisch siehst. Ja, aber jetzt, wo das zu spät ist, ich habe schon versucht, das hat sich alles schon ein bisschen gebessert gehabt. Ich habe gedacht, wir schaffen das. Flüdi, es ist nicht zu spät. Weißt du warum? Weil man aus solchen Sachen immer lernen kann für den nächsten Lebensabschnitt. Das heißt, ich will aber gar keinen nächsten Lebensabschnitt. Ach, natürlich. Ich will wieder zurückhaben. Ja. Das wird vielleicht nicht gelingen. Aber das ist ziemlich dumm zu sagen, ich will keinen nächsten Lebensabschnitt haben. Du bist 19 Jahre erst alt. 19 Jahre erst. Und ich will das nicht kleinreden, wie traurig man ist, wenn man eine Liebe verloren hat. Ja, aber ich hatte so das Gefühl, dass das nie wieder so sein wird. Ich hatte nichts, da war nichts, was. Ich habe immer gedacht, ich provoziere alles in dem Raum. Ich habe immer einen Haken gesucht, immer Fehler und da war gar keiner. Mhm. Aber sieh das doch mal jetzt als Gelegenheit. Ich meine, das ist das Einzige, wie du es dir irgendwie ein bisschen positiv biegen kannst. Dass du aus dieser ganzen Sache lernst, was du falsch gemacht hast. Dass du das in einer nächsten Liebe, die mit hundertprozentiger Sicherheit kommt, das glaubst du jetzt nicht. Ich weiß, aber ich sage dir, hundertprozentig wird kommen. Dass du es dann nicht nochmal machst. Dass du es nicht nochmal machst. Und sich einfach die Pulsadern aufschneiden, ist natürlich eine sehr, sehr einfache Problembewältigung. Sag mir mal bitte, was du für Träume hast. Du bist jetzt erst 19 Jahre alt. Was machst du vom Beruf? Ich habe im Moment, das ist das halt, was mich wahrscheinlich noch mit so durcheinander bringt. Ich habe im Moment nichts, was ich eigentlich so mache. Und alles das, was ich gerne machen würde, kann ich nicht machen, bin ich nicht qualifiziert genug für. Und hast du einen Schulabschluss? Ja, in so halb, nicht so einen guten. Ja. Und also Hauptschulabschluss? Ja, genau. Ja. Das heißt, du bist den ganzen Tag so zu Hause und lebst du von der Sozialhilfe oder wie? Ja, noch nicht. Ich habe eigentlich von der Jugendhilfe gelebt und bin ich auch noch zur Schule gegangen bis vor ein paar Tagen so. Aber das Sozialamt hat gesagt, das bezahlen die nicht und jetzt muss ich die Schule abbrechen und ich weiß noch nicht, was ich mache. Was war denn das für eine Schule? Wolltest du dich noch weiter qualifizieren? Ja, ich wollte mich weiter qualifizieren für die Ausbildung. Ja, sieh mal, guck mal, da ist ja auch ein großer Punkt. Du kannst ja nicht alles so in eine Liebe hinein projizieren und hoffen, dass da jetzt der Prinz kommt und das rosa-rote Märchenland entsteht. Ich finde, dass du in deinem Leben hier was machen musst, was verändern musst. Du bist ja jung, du musst das lernen, Mensch. Du musst aber die Möglichkeit ist im Moment echt ziemlich gering so und das ist alles eher noch so das schlimmere Übel, was ich gar nicht gesehen habe in der ganzen Zeit. So. Und ich habe mich auch echt total hängen lassen. Ja. Nichts mehr getan. So. Und war nur so, auch das ist wieder ein guter Satz. Ich habe mich total hängen lassen. Das heißt, ich habe keinen Bock mehr, mich hängen zu lassen. Du musst jetzt was tun. Du kannst jetzt, ich sag mal, eine Woche oder zwei Wochen deine Wunden lecken. Da hast du alles Recht der Welt zu. Aber da musst du dich wieder auf die Hinterbeine stellen, Claudine, und dein Leben in die Hand nehmen. Um das zu erreichen, was du gerne erreichen möchtest. Es gibt ganz viele Leute, die in ähnlicher Lage sind wie du und die haben es auch geschafft. Und du wirst es auch schaffen, wenn du es nur willst. Sag mir mal, was dein Berufswunsch wäre, wenn du so zaubern könntest. Wenn ich zaubern könnte, würde ich Musik produzieren. Musik produzieren? Ja. Da sagte sie schon mit ein bisschen Selbstbewusstsein in der Stimme. So, das ist ein Traum. Ich finde, dass man immer die Träume im Auge halten muss. Und wenn dir irgendein Arbeitsamt sagt, vergessen Sie es, Claudine, da kommen Sie nie dran, dann vergisst du das Arbeitsamt. Man muss immer das machen, was man gerne machen möchte. Aber du musst was machen, du musst einfach vorangehen. Aber ich weiß im Moment nicht, wofür so. Für dich, für dein Leben, damit du eine Grundlage hast für dein Leben. Und nicht nur von einem Mann, von einer Liebe abhängig bist. Aber wenn das so stark ist, dass man sich aufhält. Ja, ich weiß. Gibt es keinen richtigen Trost. habe ich auch schon erlebt, dass ich auch dachte, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr leben, ich kann nicht mehr gehen, ich kann gar nichts mehr. Ich will auch nicht mehr. Ja. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg. Und ich habe immer danach, wenn ich es dann geschafft habe, so aus der Dunkelheit rauszukommen, habe ich immer gedacht, Gott sei Dank, dass du dich hast nicht hängen lassen. Du hättest dein kostbares Leben und alles hingeschmissen. Du wirst jetzt bitte mit meiner sehr netten Psychologin Anna reden. Ja. Bitte. Ja. Und Anna ist eine sehr gestandene, tolle Frau. Und die wird dir bestimmt ein paar sehr gute, auch sehr praktische Tipps geben, wie du jetzt einiges einfädeln kannst in der nächsten Zeit, Claudine. Okay. Ja? Alles Gute von Herzen, alles Liebe. Danke, kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, kannst du auch. Sag dir Anna gleich die Adresse, dann schick mir dir eins. Okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 1.30 Uhr und 25 Sekunden, unsere ganz kleine Pause. Nur 31, 10 Sekunden, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, hier mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, wir haben ein festes Thema, ich kann an nichts anderes mehr denken. An was könnt ihr nicht vorbeidenken? Was ist euer Hauptthema? Ihr habt nur das im Kopf und denkt an nichts anderes mehr. Telefonnummer 0800 5678 111. Post habe ich bekommen von Karl-Heinz. Eine Kunstkarte und da schreibt er, hallo Domian, kannst du nicht mal eine Sendung mit dem Thema IT, Fachinformatik-Umschulungen machen? IT, Fachinformatiker-Umschulungen. Also kannst du nicht mal eine Sendung mit dem Thema IT, Fachinformatiker-Umschulungen machen? Auch wenn es sich zuerst langweilig anhört, wenn du die Geschichten hörst, die die Umschüler zu erzählen haben, wirst du sehen, der Unterhaltungswert ist groß. Mit lieben Grüßen, Karl-Heinz. IT. Ich habe vorhin gesagt IT. IT, Fachinformatiker Umschulung. Ja, vielleicht ist das eine sehr anregende und sehr kreative Idee. Und wir gucken mal, was wir da so machen können. Manuela. Manuela, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Manuela. Hallo. Mein Thema ist, dass ich immer den Zwang habe, digitale Zahlen zu zählen, zusammenzuzählen. Digitale Zahlen zusammenzuzählen? Ja. Also zum Beispiel am Videogerät sind digitale Zahlen. Ja. Oder auf dem Radiowecker. Ja. Oder... Ja, überall einfach, so, ne? Hm? Ja, man sieht ja überall so mittlerweile, ne? Ja, also, eben. Es gibt ja auch Uhren mit digitalen Zahlen, ja, ne? Und so weiter. Ja. Wie? Und diese Zahlen zählst du immer zusammen? Ja, ständig. Wie? Also ich sehe jetzt hier, ich habe hier auch so eine Uhr, da steht 1:33:01. Mhm. Was zählst du jetzt zusammen? Die gesamte, so von links nach rechts oder wie? Unterschiedlich, ich suche mir das raus. Also wie ich es am besten eben zusammenzählen kann, dass ich auf eine gerade Zahl komme. Jetzt zum Beispiel, jetzt hat es gerade auf 34 umgeschlagen, ne? Nee, noch nicht, nee. Bei mir. Also ich zähle jetzt 4 und 3, das sind 7. Dann die 1 als Strich, zähle ich als 8. Ja. Und die 2 Punkte in der Mitte, und dann komme ich auf 10. Und dann bist du glücklich? Nee. Hier ist es so, dass ich irgendwie den Drang habe, immer bis 30, bis genau 30 zu zählen. Ach, wie, bis 30? Es muss immer auf 30 kommen? Aha, ja. Verstehe ich nicht. Also musst du... Nee, verstehe ich nicht. Wie? Und zwar, wenn ich nicht auf 30 komme, dann zähle ich, weil der Fernseher ist meistens an, drüber steht das Videogerät, dann zähle ich vom TV-Sender das Zeichen, zum Beispiel bei WDR, das ist eine 3. Pro 7 wäre jetzt eine 7, ne? Ja. Und dann zähle ich die 2 Punkte unten am Fernseher, wo wir ausleuchten. Ja. Das heißt, du gehst so über den ganzen Fernseher, einmal die unten die Uhrzeit, dann gehst du hoch zur WDR 3 vielleicht oder Pro 7 oder RTL 2, die 2. Ja. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann gehst du noch woanders hin. Ja, Bildschirm, die Ecken, zählig. Diese Sendung hier, verfolgst du die im Fernsehen oder im Radio? Im Fernsehen. Im Fernsehen. Auf meinem Bildschirm hier, was kannst du denn da so an also das WDR oben, nee, da ist WDR, glaube ich. Aha, ne? Da ist WDR, das heißt also drei, weil es ja das dritte Programm ist. Ja. Wo hast du denn noch Anhaltspunkte? Also, ja, hier die Nummer. Nee, das ist nicht ja, deine heiße Telefonnummer da unten, die zähle ich ständig. Aber das ist ja nicht digital. Nee, es sind aber Zahlen. Ah. Es sind irgendwo Zahlen. Ja, stimmt. Ja, ja, so klar. Aneinandergereihte Zahlen. Ja. Bloß, da komme ich zum Beispiel jetzt auf 40 und das ärgert mich immer. Ich werde da richtig narrisch, wenn ich auf 30 komme. Ist das zusammengezogen 40 hier vorne? Unsere Nummer 0800 und so weiter? Also ich zähle die 8. Ja. Die zwei Nuller, ja. Dann komme ich auf 10, also jede Null eine Zahl praktisch. Achso, eine Null ist eine Zahl dann? Ja. Also zählt die Null. Ich biege mir das immer so hin, dass das auf eine gerade Zahl kommt. Ja, 10, dann 15? 15, dann die 6, 21, aber ich zähle jetzt nicht die 6 als 6 dazu, sondern als 5 und merke mir die 1 im Kopf, weil ich muss ja immer auf eine gerade Zahl kommen. Ach so. Ja. Und dann, warte mal, 8, 9, 10. Ja. Dann die andere 0 da vorne lassen wir mal stehen jetzt. Ja. Dann die 5, 15. Dann von der 6 die 5. Dann bin ich bei 20. Ja. Dann habe ich die 8. Ja. Und dann noch die 2, wo ich übrig habe. Einmal die von der 6 und einmal die 0 da vorne. Ja. Dann bin ich bei 30. Ja. Dann die 7 und die 3 Einser. Dann bin ich bei 40. Ah, und 40 darf es nicht sein, ne? Soll es nicht sein. 40 bedeutet Unwohlsein und Unglück. Ja. Und bei 30 legst du dich entspannt auf dein Bett und sagst, alles ist gut. Ja, für ein paar Sekunden. Und dann stehe ich wieder auf und dann geht's von vorne los. Das finde ich so schräg, wenn Leute solche Sachen haben. Das habe ich ja schon einige Male gehört, so in der Art, so ähnliche Sachen. Hast du das schon gesagt? Das habe ich gerade gesagt, 21 Jahre alt. Ne? Ja, ja. Leider noch nicht 30, ne? Nee, ich weiß nicht, die Zahl ist... Wie lange hast du das denn schon? Wie lange machst du das? Oh, schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Wie oft machst du das am Tag? Ah, immer wenn ich Zahlen sehe, muss ich sie zählen. Ja, man sieht ja ständig Zahlen im normalen Leben. Das heißt, du bist eigentlich immer abgelenkt, weil du immer am Rumzählen bist. Immer. Und, ich kann auch, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte und ich sehe irgendwie so viel an dem vorbei und sehe so das Videogerät und einen Fernseher, ich höre dem gar nicht mehr zu irgendwann, ich bin immer am Zählen. Das heißt, wenn ich das jetzt gewusst hätte, würde ich immer während unseres Gesprächs einfach nur so Zahlen hochhalten. Oh je. Und du wärst völlig, völlig abgelenkt, ne? Ja, Und irgendwann würdest du zwischendurch im Gespräch mal sagen, 30! Ja. So. Mir stinkt das auch manchmal, weil manchmal hocke ich vorm Fernseher und will mich entspannen und will mich ausruhen und will, und ich konzentriere mich dann immer unheimlich, weil die Uhr, die schlägt ja ständig um, ne? Das haben Uhren so an sich, Das ist furchtbar. Immer wenn eine andere Zahl draufsteht, muss ich wieder hingucken. Aber das Glück der 30 ist ein kurzes Glück, ne? Hm, ja. Wie lange hält denn das an, dass du denkst, schön, 30? Meistens bis die Uhr sich wieder bewegt. Ja, das sind ein paar Sekunden nur, ne? Ja. Und dann geht's wieder von vorne los. Oder wenn ich umschalte auf einen anderen Sender, da werde ich ganz narrisch, da muss ich gleich wieder probieren, wie es jetzt mit dem Zeichen ist. Was machst du vom Beruf? Ich bin momentan daheim, weil ich habe eine kleine Tochter von 14 Monaten. Das heißt, du guckst viel Fernsehen und entsprechend bist du auch viel mit Rechnen abgelenkt. Ja, stimmt. Ja. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich war im Einzelhandel tätig. Ja, da hat man ja auch mit vielen Zahlen zu tun, ne? Ja, aber das hat mich eigentlich weniger gejuckt. Das sind wirklich meistens nur digitale Zahlen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel die digitalen Zahlen vom Videogerät nicht hätte, ich denke, dann würden mich die Zahlen von deiner Nummer da unten überhaupt nicht jucken. Also wäre da vielleicht ein ganz pfiffiger Trick, das zu überkleben, die Zahlen. Ne? Ich glaube, das halte ich nicht lange aus. Das heißt, da schleichst du rum um den Video und irgendwann ziehst du es wieder ab und guckst runter. Das ist auch zum Beispiel beim Sex mit meinem Mann im Schlafzimmer und am Radiowecker stehen. Nein! Doch. Du hast Sex mit deinem Mann? Ja. Und rechnest auf 30 hoch? Wenn ich zufälligerweise den Blick, also so ein Blick schwenkt aufs Radiogerät, ne? Ja. Ja, dann schon, ja. Der Arme, hoffentlich hört er nicht zu heute Nacht. Naja, der schafft. Der geht arbeiten. Ja. Beim Sex denkt sie an Zahlen. Das heißt aber, du kannst dich doch dann gar nicht so richtig auf den Sex konzentrieren. Nein. Ne? Kannst du nicht, ne? Auf gar nichts. Weiß dein Mann von dieser seltsamen Angewohnheit? Ja, der denkt, ich bin. Weißt du das auch, dass du beim Sex schon mal... Das habe ich ihm mal erzählt, und er war stinkesauer. Ach, glaube ich, Der denkt jetzt jedes Mal, die ist jetzt wieder am Rechnen. Ne? Er rackert sich ab, um es ganz toll alles zu gestalten. Und sie, 2, 5, 7, Oh ja. Wird das schlimmer? Ja, doch. Ja? Es wird extremer. Ist das schlimm oder ist es, wir haben es jetzt sehr lustig besprochen, oder ist es eher doch so eine Marotte und man kann drüber lachen? Manchmal nervt es. Wirklich. Es nervt, mhm. Ich kann mich dann auf nichts anderes konzentrieren, egal mit wem ich mich unterhalte. Es muss auch seltsam aussehen, wenn ich so an jemanden vorbeischiehe ständig und mich umdrehe oder so und sehe die Zahlen, ne? Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie das angefangen hat, was der Auslöser für diese Marotte war. Keine Ahnung. Mhm. Aber also wenn ich dein Mann wäre, ne, dann würde ich aus dem Schlafzimmer alles verbannen, was mal ansatzweise nach Zahlen aussieht. Ich schiebe schon immer, ich drehe schon immer um. Aber selbst das Licht von dem Radiowecker macht mich magisch an irgendwie. Das zieht mich magisch an. Ja. Ganz günstig für euch wäre, oder für dich wäre doch dann so ein altmodischer Wecker, so ein runder, wo keine Zahlen drauf sind, sondern so Striche. Ja, ne? Eigentlich schon, oder so ja. Römische Ziffern, ne? Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Ja, Manuela. Die zählende Manuela. Ja. Hoffentlich überträgt sich das nicht auf dein Kind. Nein, ich hoffe auch. Sag's ihr nie, nicht, dass sie das dann irgendwie nachmacht oder eher. Wenn's Obwohl ich muss sagen, so vom Rechnen her, jetzt Kopfrechnen, ich denke, das trainiert man irgendwo. Stimmt, du bist ja die perfekte Kopfrechnerin, ne? Ja, doch, mein Mann hat schon gesagt, der stellt mir manchmal so scherzhalber so Aufgaben. Ja. Das sagt auch immer zu mir, schau mal, so schnell kann ich das nicht rechnen wie du. 347 plus 598, zack, zack. Was? 347? Plus 598. Merken, also vom Gedächtnis her, das müssten wir aufschreiben, vom Gedächtnis her bin ich nicht so gut. Okay, ich kann es auch nicht so schnell. 347 plus 598. 598. Mhm. Ich rechne es jetzt im Kopf und jetzt mit dem Colina. Ja. Also 800, 930, ja. 945. 945? Aha. Ich glaube, stimmt, ne? Ja, stimmt. Cool! Ich danke für den Anruf. Jawohl. Und viel Spaß beim Rechnen noch. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Thomas, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, am Apparat. Grüß dich. Thomas, an was denkst du denn? So. Ja, ich habe halt das Problem, dass ich irgendwie zwischen zwei Frauen stehe. Mhm. Und zwar meiner eigenen, mit der ich eigentlich seit 6 Jahren verheiratet bin. Mhm. Und meiner jetzigen Freundin. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Das Ganze kam so, also wir haben zwei Kinder irgendwie. Lass mich fragen, wie lange du mit der jetzigen Freundin zusammen bist? Fast anderthalb Jahre schon. Weiß deine Frau davon? Ja, nach 3 Wochen hat sie es gewusst. Und die Freundin weiß auch, dass du verheiratet bist? Ja, ja, klar, das ist kein Ding. Nein, das Ding war, dass ich halt verheiratet war und wir hatten halt wenig Sex irgendwie. Mhm. Also nach den zwei Kindern und ich konnte das auch verstehen. Ich meine, ich habe da jetzt nicht irgendwie gefordert oder so, sondern ich war da total zurückhaltend, aber irgendwie so, als das jüngste Kind dann 2 Jahre alt war, mhm. nach einer Abstinenz von weiß ich wie lange, dann fängt das irgendwie an, dass man dann, ja, als Mann ist man dann irgendwie, mhm. irgendwie muss mal wieder was passieren. Mhm. Und ich hatte damals nicht so viel Geld und habe dann halt bei so einem Versuch mitgemacht, Pille für den Mann. Mhm. Und ja, das hat auch funktioniert. Und die Nebenwirkungen sind halt irgendwie Haarausfall, Gewichtszunahme und solche Sachen. Aha. Das war kein Problem, aber bei mir war irgendwie, ich bin super geil geworden, aha. wenn ich das mal jetzt so ganz lack sagen darf. Wer weiß, was die dir da noch reingemixt haben in diese Pille? Nee, also angeblich haben alle anderen Probanden das nicht empfunden, aber ich komme selber aus dem medizinischen Bereich und ich habe das schon gemerkt, dass da irgendwas im Körper... Also du wurdest nicht fett, du wurdest geil. Ich wurde auch fett, also ich habe 10 Kilo zugenommen. Und solche Sachen hast du gemacht, einfach, also bist du nicht so eitel, dass du sagtest, nee, sowas? Nee, wenn du verheiratet bist, dann bist du nicht mehr so eitel. Also, oh, das ist aber ein harte Ausspruch. Wenn du verheiratet bist, bist du nicht mehr eitel, nach dem Motto. Nee, das nicht, aber irgendwie hat man damit abgeschlossen, man ist nicht mehr der Gockel, der da so rumrennt und irgendwie walzen muss oder so, sondern ja, man stimmt, merkt ja. schon, dass man ein bisschen nachlässig wird. Ja. Also mit Kleidung oder irgendwie so. Man, ja. Man muss nicht mehr gefallen. Ne? Genau, man hat nicht mehr den Anspruch jetzt unbedingt da. So, jetzt hast du dieses Experiment ja. mitgemacht. Mhm. Ja, und dann bin ich halt geil geworden und meine Frau wollte halt, ja, hatte halt keine Lust mehr. Mhm. Und da kannst du ja ausrechnen, wie lange das dann dauert, bis du dann nach einer anderen Frau, also auf eine andere... So fing alles an, also mit der Freundin. Ja, genau. Und dann habe ich die halt irgendwie kennengelernt. Obwohl du zugenommen hattest? Ja, so viel war es nicht. Ich bin eigentlich ein total schlanker Typ, das ist kaum aufgefallen. Aber naja... So, jetzt haben wir die Vorgeschichte gehört. Ja, genau. Wenn es denn stimmt... Ja, das stimmt. Das stimmt, dass du Alter. Ich meine, es ist so ungewöhnlich, ne, dass diese Pille diese Nebenwirkung hat. Aber egal. Ja, es ist, keiner hat es mir geglaubt, ist ja auch egal. Ja. Das Experiment dauerte ja auch nicht so lange. Ja. Und ich habe halt in der Zeit die Frau kennengelernt und das lief halt, also ich bin ja immer noch mit ihr zusammen, das läuft halt tierisch, das ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Mit der Freundin? Also, ja, genau, mhm. Sexuell wie mental, wie alles. So, aber erstmal, was sagst du jetzt deine arme Frau, mit der du sechs Jahre verheiratet bist, ihr habt zwei Kinder? Ja. Und die weiß, du hast da noch eine Geliebte. Ja, der... sie hat mich ja sofort rausgeschmissen. Also ach, ich habe eine eigene Wohnung. Ach so. Ja, meine Frau hat eine eigene Wohnung, ich habe eine eigene Wohnung und meine Freundin hat eine eigene Wohnung. Wie ist denn deine Beziehung dann überhaupt noch zu deiner Frau? Ist das noch eine Ehe? Ja, ich muss halt auf die Kinder aufpassen und so weiter. Achso, im Prinzip seid ihr getrennt. Ja, wir sind so getrennt, aber noch nicht geschieden. Achso, dann verstehe ich. Mein Problem ist halt, pass auf, was jetzt mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das Richtige mache, halt, ich bin ja, will ja eigentlich ein fürsorglicher Vater sein, mhm, und auf die beiden Kinder aufpassen. Mhm. Und ich will halt Verantwortung zeigen und so weiter. Ist ja eigentlich nichts vorgefallen zwischen meiner Frau. Wir haben uns ja verstanden, nur dass da kein Sex mehr war. Mhm. Ich meine, verstehst du, ist ein bisschen doof. Nee, ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Ich habe jetzt kapiert, dass ihr im Prinzip getrennt seid und dass du eine Freundin hast. Wo liegt das Problem? Ja, das Problem liegt halt, dass ich mich mit der tierisch verstehe und sexuell klappt das auch. Aber ich habe natürlich, die Kinder leiden darunter, dass ich nicht mehr mit denen so oft zusammen bin. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Richtige mache. Sollte ich zu meiner Frau zurückgehen? Die will mich ja immer noch zurückhaben. Liebst du deine Frau denn? Ob ich meine Frau noch liebe? Ja. Ja, das weiß ich eben nicht. Ja. Das ist das Problem, weißt du. Und also ich glaube, im eigentlichen Sinne, wie man es definiert, würde ich sagen, wäre ich da schon ein bisschen skeptisch. Wenn du seit anderthalb Jahren so eine wirkliche Beziehung am Laufen hast. Und, ja. Ja, ist schon richtig, aber ich habe ja... Aber wenn ihr beide euch das so gut versteht, deine Frau und du, dann wäre das doch eigentlich ganz okay, wenn ihr das genauso macht, wie ihr es jetzt macht. Nämlich ihr habt euch getrennt voneinander, ihr kümmert euch gemeinsam um die Kinder und du hast deine Freundin, wo alles stimmt. Das Platonische, das Geistige und das Sexuelle. Ja, wenn das so einfach gehen würde. Ich meine, die Kinder leiden schon darunter und das merke ich. Ja, aber du kannst ja nicht nur für die Kinder zu deiner Frau zurückgehen. Ja, das ist eben das Ding. Nein, und das glaube ich nicht. Also, das muss man sich was meinst du, wie schnell Kinder das merken, wenn Eltern etwas vorspielen? Und wenn Eltern unglücklich werden? Ich finde immer, dass die saubere Lösung, wenn eine Ehe kaputt ist oder eine Beziehung, dass die Eltern sich trennen. Das ist für die Kinder tausendmal besser, weil es ehrlicher ist, als wenn man da irgend so eine Murkserei hinbiegt. Naja, das stimmt schon. Ja. Ganz sicher, bin ich ganz sicher, Thomas. Naja, aber das geht mir halt durch den Kopf und ich weiß nicht, ob ich da nicht irgendwie so in Anführungsstrichen professionelle Hilfe brauche, um das rauszufinden. Ich meine, kann dir gerne ein Gespräch. Für mich ist das eigentlich klar. Ich meine, ich will eigentlich die Beziehung, die ich jetzt habe, weiterführen. Na also, das aber ist doch der Satz. Denkst du, irgendein Psychologe dieser Welt würde dir dann irgendetwas anderes sagen? Oder ja, nicht? Aber ich denke, dass ich nicht so ein guter Vater sein kann, wenn ich nicht immer bei meinen Kindern bin. Das weißt du, dieses Gefühl, das werde ich nicht los. Ich kann an nichts anderes denken. Und das ist genau das. Ich kann an nichts anderes denken als... Ich glaube, dass man ein sehr guter Vater sein kann, auch wenn man nicht immer bei den Kindern ist. Auf jeden Fall ein viel besserer Vater, als wenn man immer bei den Kindern ist und sich mit der Frau streitet. Ich meine, wenn da Spannungen sind. Aber du hast das Wort gerade angesprochen. Du weißt, dass ich Fachkräfte im Hintergrund habe. Und bitte ein kurzes Gespräch oder auch längeres Gespräch mit meiner Psychologin biete ich dir sehr gerne an. Oh ja. Sollen wir es machen? Ja, komm mal. Okay, dann leg mal auf und die Anna, so heißt die Psychologin, ruft dich gleich an. Super. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Sebastian, 21 Jahre, guten Morgen. Hallo Sebastian. Hallo Domian. Na? Also. So, jetzt sind wir beide dran und du sagst mir, was hauptsächlich so in deinem Kopf vorgeht, was du denkst. Ja, also Folgendes ist eigentlich ganz einfach. Also ich habe nur noch das Problem damit, dass meine Freundin sich selber verletzt und ich kann an nichts anderes mehr denken. Also wann ist wieder passiert, wie es passiert, wann ist wieder was vorgefallen, wann greift sie wieder zum Messer und wann schneidet sie sich. Mhm. Also sie verletzt sich an den Armen, sie schneidet sich die Arme auf? Ja, nicht nur an den Armen, sondern auch Oberschenkeln und Unterbeine und auch am Bauch und so, also ziemlich überall. Mit einem Messer, mit einer Rasierklinge? Also sie nimmt das, was sie gerade also zur Verfügung hat. Mhm. Das kann einfach nur das scharfes Lineal sein, das kann dann einfach ein Messer sein, das kann die Nagelschere sein oder die Pfeile. Sind das tiefe Wunden, die sie sich selbst zufügt? Also es geht. Also sie hat jetzt eine Wunde am linken Oberarm, die ist wirklich ziemlich tief und da ist eine ganz fette Narbe zurückgeblieben. Mhm. Gibt es denn da nicht auch hin und wieder Infektionen? Ich stelle mir das fast schon dramatisch vor, wenn man sich immer wieder alles aufritzt. Also ich meine bis jetzt nicht, weil ich habe selber eine Sanitäterausbildung gemacht und ich weiß halt, wie man damit umgeht, sage ich mal so. Mhm. Wie lange macht deine Freundin das schon? Also sie macht es seit dem 12. Lebensjahr und ist jetzt 15. Mit 15 erst? Ja. Das ist ja jung. Ja. Du bist ja schon 21. Genau. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt fast anderthalb Jahre zusammen. Anderthalb Jahre schon? Ja. Das klappt sonst hervorragend. 13,5 war sie ja erst. Mhm. Was sagen denn die Eltern zu eurer Beziehung? Die Eltern, also muss man ja dazu sagen, ich habe selber nicht so viel Kontakt zu den Eltern. Ich halte mich da auch ziemlich zurück, weil die Mutter ist Alkoholikerin, wird von ihrem Vater auch ab und zu gelegentlich geschlagen. Mhm. Und die beiden Eltern behandeln also meine Freundin also wirklich als das Letzte. Mhm. Und ich weiß selber nicht, also ich möchte also wirklich jeden Kontakt mit denen meinen, weil sie haben mich auch schon eine Anklage an den Hals geworfen wegen Verfügung sexueller Minderjährige. Ja, so. Damit musst du ja natürlich rechnen. Ne? Ja, genau, ist aber abgewiesen worden damals vom Gericht, also sind sie nicht mit durchgekommen. Und sie lebt zwar noch bei den Eltern, möchte aber auch ziemlich gerne daraus. Mhm. Aber Sebastian, das deutet ja auf ein ganz schwerwiegendes psychisches Problem hin, deiner Freundin, ja. Wenn sie das seit so vielen Jahren macht und so heftig. Und wenn du das auch jetzt so ein bisschen schilderst, dass sie aus einer Problemfamilie kommt, können da natürlich viele, viele Dinge im Dunkeln liegen. Ne? Ich glaube, das allerbeste und allereinzigste Richtige, was man tun kann, ist, dass man deine Freundin dazu bewegen muss oder ihr helfen muss, dass sie zu einem Psychiater, zu einem Psychologen geht. Also sie ist zwar, besser gesagt, bei der Caritas bei uns, also in der psychologischen Beratung drin. Mhm. Die ist jetzt leider nur schon im Februar ausgelaufen und ich bin eigentlich der Auffassung, sie müsste noch länger dahin. Ja, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, so wie du es gerade geschildert hast. Pass auf, das ist jetzt ein psychologisches Fachproblem, wie man einem Mädchen in dem Alter und auch dort, wo sie lebt, am besten helfen kann. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann kann meine Psychologin dir da noch ein paar Ratschläge geben. Das ist nett, danke. Dann machen wir das. Alles Gute, Sebastian. Jo, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Und nochmal Sebastian, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Sebastian. Ja, hallo Domian. Ja, Sebastian. Zum Thema. Ja, ich habe ein kleines Problem mit dem Alkohol. Wie klein ist denn das Problem? Ja, das Problem ist da so, dass ich vor einer Woche meine Freundin verloren habe und vor 6 Monaten meinen Freundeskreis. Und das kam eigentlich daher, weil ich vor 8 Monaten meinen Vater verloren habe. Der ist gestorben an Lungenkrebs mit 44. Und da hast du angefangen zu trinken? Da habe ich angefangen, also vorher haben wir ein bisschen getrunken, im Freundeskreis, wie das ist, mit Jugendlichen eben. Also du würdest sagen, vorher war das so im Rahmen des Normalen, was man halt so macht? Und nachdem der Vater... Ja, wir haben hier einen kleinen Kegelclub, da haben wir natürlich abends auch mal 10 Bier getrunken vielleicht. Ja, und nachdem der Vater gestorben ist, hast du dann richtig zugelangt? Ja, ich, meine Freunde eben nicht. Und dann wurde ich auch mal aggressiver, wenn ich was getrunken hatte. Wie viel trinkst du denn zurzeit? Kannst du das so benennen, ungefähr? Momentan, ja. Ich habe jetzt gerade Abitur gemacht. Mit Hängen und Würgen quasi. Also vorher war es eigentlich ganz gut. Und eben ab der Zeit jetzt, auch vor den Klausuren, war es natürlich schlimm. Und... Sag mal so ungefähr so ein Maß, damit ich mir das vorstellen kann. Wie viel Bier oder wie viel Schnaps oder Wein oder was das auch immer sein mag. Schnaps trinke ich nicht so viel. Normalerweise trinke ich, wenn ich abends, ich meine, ich habe keine Freunde mehr, wenn ich abends alleine weggehe, ist vielleicht eine Palette Bier. Bist du jetzt auch ein bisschen betrunken? Momentan, nee. Wie kommt das? Ich habe gerade 5 und 5er getrunken, das ist eigentlich bei mir der Anfang quasi. Und ich gehe jetzt gleich schlafen und dann reicht das so heute wieder. Das ist ja dramatisch. Du hast deinen Vater verloren und dadurch den Schmerz, der dir in dir entstanden ist, hast du angefangen zu trinken, hast die Freunde verloren, und du hängst ganz alleine jetzt da. Ja. Was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter, ja, das ist das Schlimmste. Sie macht mir immer Stress. Sie hat auch genug Probleme momentan. Du wohnst aber noch bei der Mutter? Ja, klar. Ich wohne noch da. Sie kriegt das mit, dass du so viel trinkst? Ja, sie kriegt, ja, aber... Sie kümmert sich nicht darum, weil ich habe ja auch genug Probleme und wir haben genug Probleme. Und ja, das ist schrecklich momentan. Bist du das einzige Kind oder gibt es Geschwister noch? Ich bin das einzige Kind. Und ich gehe auch nebenbei in der Tankstelle noch arbeiten. Und das Schlimme ist, bevor ich arbeiten gehe, ich muss zum Beispiel samstags morgens um 7 Uhr arbeiten. Da muss ich mir vorher mal 3-4 Bier trinken, damit ich überhaupt arbeiten kann, weil sonst habe ich keine ruhige Hand dafür. Wenn ich keine Zeit habe, trinke ich mir auch meinen Jägermeister, aber... Hattest du eine sehr enge Verbindung zu deinem Vater? Ja, kann man schon sagen. Mhm. Und ist der Tod für dich plötzlich, für euch plötzlich gekommen? Oder wart ihr etwas darauf vorbereitet? Kam, ja, relativ plötzlich. Das war ein Monat vorher, haben die gesagt, dass er Auto, hier seinen Lungenkrebs hat. Mhm. Und dann nach einem Monat war er im Tod. Und sie haben erst gesagt, dass er noch heil war. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis, bevor der Vater verstorben ist, zu deiner Mutter? Ich würde sagen, eigentlich normal. Normal. Mhm. Wie ein normales Kind eben zu deiner Mutter. Ja. Hast du denn, habt ihr, nachdem der, es war für sie ja nur auch eine Katastrophe, dass ihr Mann gestorben ist, habt ihr über eure Traurigkeit und eure Trauer reden können danach? Nee, meine Mutter ist eigentlich total verschlossen danach. Mhm. Ihr sprecht gar nicht in der, also in eurer kleinen Familie über den, nee, über den Vater mehr. Gar nicht mehr. Das, also wenn, meistens flüchte ich mich in den Alkohol eben. Dann setze ich mein Zimmer oder irgendwo in den Park und dann trinke ich ein paar Bier und dann gehe ich schlafen und dann. Als deine Freundin dich verlassen hat, hat sie das auch so begründet? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Alkohol? Ja, natürlich. Weil das war, ich habe sie eigentlich fast nur noch angeflaumt. Ich konnte, die wohnt eine Stadt weiter hier, als ich wohne. Und da muss ich mit dem Auto hinfahren. Und natürlich, wenn ich Alkohol trinke, kann ich mit dem Auto fahren. Haben wir uns kaum noch gesehen, noch telefoniert. Und wenn, war ich meistens betrunken und dann... Du fährst auch Auto betrunken? Nein, weiß ich nicht. Das ist, deswegen, wir haben uns kaum noch gesehen, weil ich meistens betrunken war und wir nur telefoniert haben. Weißt du, Sebastian, der Zusammenhang ist ja ganz eindeutig. Das hast du ja selbst jetzt erklärt auch, ne? Dass es eben mit dem Verlust deines Vaters zusammenhängt, mit dem Tod deines Vaters. Ja. Und dass es von da an so sehr bergab ging, weil du so sehr traurig bist und weil du mit niemandem, vermute ich, über diese Trauer auch reden kannst. Hast du mit deiner Freundin darüber reden können? Ja, wir konnten gut darüber reden, aber eben fast nur am Telefon. Warum? Am Telefon? Ja, eben weil ich meistens betrunken war und ich nicht fahren konnte dann. Und wir haben auch nur ein Auto zu Hause und meine Mutter ist auch berufstätig, die hat das meistens benutzt dann, das Auto. Gibt es sonst irgendjemanden, oder gab es, ich meine, die haben dich ja fast alle verlassen, gab es bis vor einiger Zeit noch jemanden, irgendeinen Freund oder einen Verwandter? Ja, mein Freundeskreis, der mich vor 6 Monaten verlassen hat schon. Mit denen hast du darüber geredet, über den Vater und den Tod? Ja, eigentlich nicht. Auch nicht, aber guck mal, ich frage das jetzt so genau, das heißt ja, dass du eigentlich ganz allein mit dir und deinen Schmerzen, die in dir sind, durch den Verlust des Vaters bist. Du bist ganz alleine damit. Und da wundert es mich gar nicht, dass man, vor allen Dingen auch in deinem Alter, das passiert auch viel erwachseneren Leuten, dass dann sowas passiert, dass man zum Alkohol greift, um einfach irgendwie ein Ventil zu suchen. Das ist natürlich keine Lösung, aber es ist erklärbar, dass es so kommt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das soll. Das heißt, es muss irgendetwas ganz, ganz Entscheidendes jetzt passieren, weil du drehst dich ja so ständig im Kreis. Ja. Und die Gefahr besteht ja, wenn du jetzt nichts unternimmst, dass es immer schlimmer wird. Und irgendwann bist du wirklich alkoholabhängig und hast dann die Hölle vor dir, um da wieder wegzukommen. Jetzt kann man vielleicht noch die Notbremse ziehen. Ich finde, Sebastian, du brauchst einen Menschen, mit dem du so regelmäßig, oder wirklich regelmäßig, über deine Gefühle reden kannst. Ja, aber woher soll ich denn nehmen? Wenn ich klauen. Ja, da gibt es ja nun Gott sei Dank Möglichkeiten, dass man solche Ansprechpartner findet. Ich möchte dir gerne, oder wir wollen dir gerne behilflich sein gleich, dass wir dir ein paar Adressen vermitteln. Du musst dann natürlich auch die Bereitschaft haben, zu einem Psychologen zu gehen. Vielleicht auch regelmäßig einmal in der Woche dorthin zu gehen. Momentan habe ich eher die Einstellung, so scheißegal, weißt du, das ist echt schwierig, da rauszukommen. Aber guck mal, Sebastian, du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Vater gehabt, ne? Was würde der denn jetzt sagen, wenn der mitbekäme, dass du dich so hängen lässt? Ja, der kann nichts sagen, weil er tot ist. Nein, ich frage auch, was würde er sagen? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, er wäre sauer. Oder traurig. Das kann gut sein. Und ich glaube, er würde auch es gerne sehen, wenn du Hilfe annehmen würdest oder Hilfe suchen würdest irgendwo. Damit du wieder auf die Beine kommst, damit sein Sohn wieder das macht, was er eigentlich machen sollte und was gut für ihn ist. Ja, ich sollte eigentlich seinen Job übernehmen. Siehst du. So, Sebastian, die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ja. Du legst auf und meine Psychologin ruft dich gleich an. Ich finde, dass du zu einem Psychologen gehen musst. Aber da müsst ihr einen kleinen Moment warten, weil mein Handy ist gerade leer. gleich, dann muss ich kurz ans Netzgerät anschließen und dann... Okay. Wir warten, wir erreichen dich auf jeden Fall heute Nacht noch. Okay, ja klar. Und nochmal gesagt, ich finde es ganz wichtig, und da wird Anna dir gleich ein paar Ratschläge geben, wie man das macht, dass du einen festen Ansprechpartner findest, zu dem du hingehen kannst. Okay. Mit dem du dich ausquatschen kannst, damit du wieder ein bisschen Erde unter die Füße kriegst. Okay. Ja? Alles Gute, leg auf und bis gleich. Tschüss. Okay, vielen Dank. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung, ich kann an nichts anderes mehr denken. In der Technik Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da mit einer freien, mit einer offenen Telefon-Talkshow für all die Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Tschüss.